Welt verändert sich. Die Tiere verhalten sich merkwürdig. Wissenschaftler behaupten, dass sich die Erde nicht mehr dreht. Vielleicht ist es das, was im Maya-Kalender steht. 2012 wird die Welt untergehen, ihr werdet das schon sehen. 2012 wird die Erde sich nicht mehr drehen. 2012 wird die Welt untergehen, ihr werdet es schon sehen. 2012 wird die Erde sich nicht mehr drehen. Die Seite wird heiß, die andere wird zu Eis. Die einen verbrennen, so wird die Welt sich trennen. Im Fernsehen laufen Filme, für die sich keiner mehr interessiert. Alle sind schockiert, dass das Leben bald erfriert. 2012 wird die Welt untergehen, ihr werdet das schon sehen. 2012 wird die Erde sich nicht mehr drehen. 2012 wird die Welt untergehen, ihr werdet das schon sehen. 2012 wird die Erde sich nicht mehr drehen. Wird die Welt untergehen, ihr werdet das schon sehen. 2012 wird die Erde sich nicht mehr drehen. 2012 wird die Welt untergehen, ihr werdet das schon sehen. 2012 wird die Erde sich nicht mehr drehen.